einsame Klatschen der Wellen auf dem Strand ist lebhafter als der klagende Rhythmus meines Herzschlags. Stetig, Stillstand, viel zu selten. Lachen am Strand, weinen in der Stadt. Wie soll das weitergehen? Einen Tag nur und alles dreht wie ein Nordwind sich. Du sammelst Steine mit der Farbe meiner Augen und ich trinke weiter klares Vergessen. Ich habe versagt, auf ganzer Linie, konnte dein Lächeln nicht retten. Mich erzürnen deine Tränen am Ende des Tages. Warum nur musst du alles vertraurigen? Kein Lachen vergeht ohne Schlag in den Magen. Ich suchte dich zu halten. Doch wolltest du gestürzt sein? Du bist ein blasser Spiegel nur von mir, und doch versuchst du endlos ich zu sein. Ich glaube dir dein falsches Lächeln nicht. Versuch es ruhig ein andermal. Gewappnet stell ich mich zum Kampf für dir. Bereit für eine Zeit ohne Kopf.